Yo, Motherfucker! Hey! Der ist dauernd auf Rot. Hallo! Kannst du mir mal die Mundharmonika geben? Test. Meine lieben Freunde, meine lieben Damen und Herren, wir müssen uns heute mal unterhalten. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in diesem Land etwas falsch läuft. Zum Beispiel, dass man auf Windows nicht Vegas installieren kann.